Elektrofaust an meinen nackten Hodenpferd. Das ganze Zimmer wie ein Akkumulator dröhnt. Der Boden aus Metall und Strom. Dann fährt ein Silbernagel meinen Schwanz hinauf. Der Tod, der Tod, der Tod. Funke nach der Hoden lebt. Silber Penis Melunke, Silber Nagelverriss. Aus einer Wunde blutet, die ein Schwanzwirt schießt. Penisnagel voll Blut und Wunden, Stromleitung dem Hoden umbunden. Dröhnt eine Faust, mein Rückenmark hinauf, ein nackter Schrei! Für immer, für immer, für immer! Elektrischer Funke! Strom gesalbt, Nudeln über Schmerz gebalbt, tiefe Nadeln, Funkenleise, stechen in die Knochenreise, tausendweise, tausendweise, tausendweise. Elektrischer Funke. Aus einer Wunde blutet, wie ein Schwanz mit Stieß. Wenn der Elektrosaft in meine feuchten Augen spritzt, das Hirn ekstatisch mit dem Zepter zuckt, im Lustgarten der Baum umfällt. Kupferfaust in der zersplitterten Gehirnschale, das Eiweiß deiner Hoden mit den Augen rot.